Ja, dann denke ich, steigen wir ein in die Veranstaltung. Ja, guten Morgen. Unser Thema von Rio nach Kopenhagen, es soll darum gehen, Maßnahmen, Erfolge und Versäumnisse der internationalen Klimapolitik uns anzuschauen. Das wird Sie heute erwarten. Ich werde kurz was sagen zum Ansatz unseres Öko-Referats, was wir da machen, wie unsere Programmatik aussieht und wie es dazu kam, dass wir mit ATTAC zusammenarbeiten, warum sich diese Zusammenarbeit heute anbietet. Anschließend widmen wir uns der Frage, wie das Klima funktioniert. Das heißt, es werden die naturwissenschaftlichen Zusammenhänge erläutert, die notwendig sind, um die entsprechende wissenschaftliche Grundlage zu haben, anhand derer man den Klimaschutz bewerten kann. Das wird vielleicht für den einen oder anderen nicht neu sein, aber ich habe es relativ gerafft, sodass sich hoffentlich niemand langweilen wird. Anschließend widmen wir uns dann auch der Klimapolitik. Welche Schutzmaßnahmen ergreift internationale Klimapolitik? Das heißt, wir werden uns im Einzelnen anschauen, was auf den UN-Klimakonferenzen beschlossen wurde. Das sind bei uns dann insbesondere Rio, Kyoto und die glorreiche Konferenz von Kopenhagen vor 2 Monaten. Schließlich gehe ich noch auf weitere Lösungsoptionen ein. Das sind Komplementärlösungen, wie zum Beispiel Klimaanpassung, aber auch die Rolle der Zivilgesellschaft und abschließend das Thema des Ressourcenmangels, das wahrscheinlich in Konkurrenz treten wird zum Klimawandel im Laufe des 21. Jahrhunderts. Abschließend gebe ich dann noch ein paar Literaturhinweise für alle die, die Lust haben, das Thema noch zu vertiefen. Ja, der Ansatz unseres Öko-Referats, die junge Dame oben rechts, das ist unser Maskottchen Nane. Wir haben den Leitsatz vom Wissen zum Handeln, deswegen liest Nane auch schon fleißig. Meine Kollegin Barrett Roots und ich, wir haben uns überlegt, dass wir dass verantwortungsvolles Handeln unbedingt fundiertes Wissen voraussetzt. Und das ist auch unser Ansatz. Wir möchten informieren über Zusammenhänge, damit die Zivilgesellschaft auch wirklich bewusst und ökologisch bewusst handeln kann. Wir informieren dazu auf 3 Ebenen. Einerseits geht es um aufgeklärten Konsum. Das betrifft Fragen wie, wie kann man nachhaltig konsumieren, was gilt es als Verbraucher zu beachten und was tue ich überhaupt, welche Konsequenzen hat es, wenn ich meinen Einkaufswagen im Supermarkt volllade und natürlich am besten im Bioladen volllade. Der 2. Punkt sind die politischen Hintergründe. Worum geht es eigentlich bei Umweltschutz? Welche Ziele werden angestrebt und welche Maßnahmen werden dazu ergriffen? Wir möchten es so haben, dass ihr alle mündig seid an der Wahlurne, euch aufgrund dieses Wissens und der Zusammenhänge, die wir vermittelt haben, entscheiden könnt, wer aus eurer Sicht dann wirklich ökologisch am nachhaltigsten handelt. Und die naturwissenschaftlichen Zusammenhänge, die sind einfach unbedingt notwendig zum Verständnis der Klimaproblematik, aber auch der Umweltprobleme generell. Es geht da um Fragen, wie funktionieren Ökosysteme, wie ist unser Planet überhaupt organisiert. Ja, das ehrgeizige Ziel dabei ist eine aufgeklärte und verantwortungsvoll handelnde Zivilgesellschaft. Das werden wir als Ökologiereferat höchstwahrscheinlich nicht zu 100% erreichen. Aber wir haben ja Mitstreiter. Denn auch für ATTAC ist das sicher eine wichtige Sache. Jede Form von sozialer Bewegung setzt zunächst auch mal Sachkenntnis und Auseinandersetzung mit der Materie voraus. Denn nur so können überhaupt Alternativen aufgezeigt werden. Und da decken sich unsere Ansätze und ich bin stolz und glücklich, dass wir als Öko-Referat heute zum Bildungsangebot von ATTAC beitragen können. So, jetzt kommen wir aber zur Sache. Der Treibhauseffekt ist sicherlich vielen schon bekannt. Ich skizziere ihn nochmal ganz kurz. Wir haben hier die Sonne, das ist links oben das Gelbe, und die Erde. Das ist jetzt natürlich nicht maßstabsgetreu. Die Sonne ist in Wirklichkeit geringfügig größer als die Erde. Die Sonne sendet kurzwellige Strahlung, diese UV-Strahlen. Das sind die, die auch den Sonnenbrand oder noch weit schlimmere Dinge machen können. Die gelangen durch die Atmosphäre oder in der Atmosphäre werden sie teilweise reflektiert, wieder zurück in den Weltraum, aber ein Großteil von ihnen gelangt durch die Atmosphäre und damit auf die Erdoberfläche. Die Erdoberfläche reflektiert auch einen Teil davon, zum Beispiel Gletscher, die sind weiß. Weiße Farbe reflektiert UV-Licht, kennt jeder, der mit einem weißen T-Shirt in der Sonne steht. Genauso funktioniert es auch bei den Gletschern, das geht wieder zurück in den Weltraum. Ein Großteil dieser Strahlung nimmt die Erde allerdings auf und erwärmt sich dadurch. Dadurch gibt die Erde ihrerseits auch wieder Strahlung ab, nämlich Wärmestrahlung. Die ist längerwellig als die UV-Strahlung. Die entweicht jetzt in Richtung Weltraum, wird aber aufgehalten in der Atmosphäre. Und dafür verantwortlich sind die sogenannten Klima- oder Treibhausgase. Die Begriffe kann man synonym verwenden. Unsere Atmosphäre besteht zu 78% aus Stickstoff und zu 21% aus Sauerstoff. Macht zusammen 99, 1% fehlt noch. Und das sind eben diese Treibhausgase. Die haben die Eigenschaft, dass sie das UV-Licht zu einem großen Teil passieren lassen, also das, was von der Sonne zur Erde kommt. Was die Erde ihrerseits aber zurückstrahlt, diese Wärmestrahlung, die längerwellige Strahlung, die nehmen sie auf, erwärmen sich ihrerseits und geben dadurch wieder Wärme in Richtung Erde ab. Das muss man sich ungefähr so vorstellen wie im Treibhaus, deswegen heißt es ja auch so, die Sonnenstrahlung erwärmt das Treibhaus durch die Scheiben. Die Wärme, die innen drin entsteht, kann aber nicht entweichen, sondern nur zu einem ganz geringen Teil. Abwärme entweicht da, aber trotzdem bleibt es im Treibhaus immer noch unheimlich warm. Dieser Treibhauseffekt, der häufig verteufelt wird, ist eigentlich natürlich und auch unheimlich notwendig. Wenn wir das nicht hätten, dann wäre es auf der Erde durchschnittlich minus 18 Grad warm. Dann wäre Leben, wie wir es kennen, überhaupt nicht möglich. Dank Treibhauseffekt haben wir zurzeit eine mittlere Erdtemperatur von 15 Grad. Ich sage zurzeit, weil das Klima grundsätzlich natürlichen Schwankungen unterliegt. Diese natürlichen Klimaveränderungen können unterschiedliche Gründe haben. Einerseits ändert sich die Sonnenaktivität, das hängt zusammen mit den Sonnenflecken. Wenn weniger Strahlung von der Sonne hier ankommt, dann wird es hier auch natürlich entsprechend kälter. Die Erdbahn um die Sonne, die verläuft nicht immer kreisrund, sondern wechselt zwischen kreis- und ellipsenförmig. Das ist insbesondere wichtig im Zusammenhang mit der Entstehung der Eiszeiten. Also bei so einem ellipsenförmigen Verlauf ist es wesentlich kälter. Die Neigung und die Rotationsachse der Erde sind nicht stabil. Das heißt, die Erde steht nicht immer im selben Winkel zur Sonne und die Rotationsachse verschiebt sich dabei auch. Außerdem ist die Erde dick. Sie hat nämlich einen kleinen Bauchansatz am Äquator. Sie ist also nicht ganz kugelrund. Und auch das sorgt dafür, dass sie eiert eigentlich durch den Weltraum. So kann man das ein bisschen laienhaft beschreiben. Vulkanausbrüche können Einfluss auf das Klima nehmen, insofern als dadurch Schwefelverbindungen in die Atmosphäre gelangen. Die blockieren die Aufnahme von UV-Licht, reflektieren das wieder in den Weltraum, dann wird es bei uns kälter. Und schließlich noch die Verschiebung von Kontinenten. Das ist ein langwieriger Prozess in der Erdgeschichte. Wenn sich Kontinente dann verschieben, gibt es Änderungen in Meeresströmungen, Windrichtungen und Niederschlägen. Es kommt dann also zu regionalen und auch zu überregionalen Klimaveränderungen. In der Klimageschichte ist es sowieso äußerst wechselhaft gewesen. Wir hatten zum Beispiel in der Kreidezeit vor ungefähr 100 Millionen Jahren, da lebten die Dinos. Da war es hier so warm, dass die Erde komplett eisfrei war. Das heißt also, am Nordpol war das Meer nicht gefroren und über der Antarktis lag keine Eisdecke. Umgekehrt gibt es Eiszeiten. Eiszeit bedeutet nicht, dass die ganze Erde jetzt unter Eis ist, aber dass sich das Eis aus den Polarregionen stärker in gemäßigte Regionen ausdehnt. Wir hatten zum Beispiel bei der letzten Eiszeit Gletscher im norddeutschen Tiefland. Die vielen schönen Seen in Mecklenburg und Brandenburg sind noch Überbleibsel dieser Eiszeit. Die sind nämlich beim Abtauen des Eises entstanden. Ja, wir leben jetzt seit gut 10.000 Jahren in einer relativen Warmzeit. Das ist die Grundlage für die menschliche Zivilisation gewesen. In der Zeit ist der Mensch sesshaft geworden, hat angefangen, Ackerbau und Viehzucht zu betreiben. Die nächste Eiszeit droht uns auch, wahrscheinlich in 30.000 bis 50.000 Jahren. Das ist aber noch kein Grund anzufangen zu stricken, weil wir sind noch gar nicht wirklich sicher, ob der anthropogene, also vom Menschen verursachte Klimawandel vielleicht nicht dazu führt, dass diese Eiszeit ausbleibt. Was ist dieser anthropogene Klimawandel? Wie gesagt, bezeichnet er alles, was vom Menschen verursacht ist. Wir haben eine starke Zunahme von Klimagasen seit Beginn der Industrialisierung. Das sieht man hier, dieses schöne Bild der Stadt Duisburg von 1988. Da wird einiges an Gas in den Himmel geblasen. Ja, seit Anfang des 19. Jahrhunderts, in der Zeit, als also zunächst in England, dann auch auf dem Kontinent die Industrie entstanden ist und gleichzeitig auch ein rapides Bevölkerungswachstum eingesetzt hat. Wir sprechen seitdem auch von Massengesellschaft. Es sind Großstädte, wie wir sie haben, in dieser Zeit erst entstanden und entsprechend ist auch der Energieverbrauch in die Höhe gestiegen und Energieverbrauch in dieser Zeit hieß fossile Brennstoffe, vor allem Kohle. Kohle ist sehr, sehr fies für das Klima, da geht viel CO2 in die Atmosphäre. Andere Sachen, die im Zusammenhang mit den letzten 150 bis 200 Jahren stehen, sind die Vernichtung von Waldflächen, veränderte Raumnutzung hier in Europa durch die Ausbreitung der Städte trägt dazu bei und jetzt in neuerer Zeit die Abholzung des Regenwaldes. Chemische Industrie bläst auch einiges an fiesen Sachen in den Himmel. Da wäre zum Beispiel das Stichwort FCKW, das man jetzt noch mit recht großem Erfolg zwischen bekämpft hat. Ein Beispiel für ein chemisches Gas. Und intensive Landwirtschaft, insbesondere Stickstoff als Düngemittel, wie er seit dem 19. Jahrhundert eingesetzt wird, hat Klimafolgen, da Stickstoff reagieren kann zu, was ist es, Lachgas. Und Lachgas ist dann auch eines der Klimagase, die wir nicht so gerne haben. Schauen wir uns mal den Anstieg ausgewählter Klimagase im Industriezeitalter an. Wir sehen hier oben Kohlendioxid, 280 Parts per Million war die Konzentration vor der Industrialisierung und wir haben jetzt 380 Parts per Million 2006 gehabt. Das heißt, also innerhalb von 200 Jahren hat sich das Ganze doch sehr stark nach oben verändert und es macht einen Anteil aus von 55% vom Menschen verursachten Klimawandel. Anstieg zu verzeichnen haben wir auch beim Methan und auch beim Lachgas. Wie wirkt sich das jetzt auf die Temperatur aus? Zunächst einmal verstärkt es den Treibhauseffekt und damit erwärmt sich auch die Erde. Wir sehen hier die Temperatur der letzten 1000 Jahre. Das Klima ist mit kleinen Abweichungen relativ stabil gewesen und erst im 20. Jahrhundert findet ein Sprung statt. Dieser Sprung ist zurückzuführen auf die Emissionen des Industriezeitalters. Warum das nicht direkt schon im 19. Jahrhundert einsetzt, das hat den Grund, dass das Klima sehr träge und verzögert auf die Zunahme von Klimagasen in der Atmosphäre reagiert. Wie sieht das in Zukunft aus? Wagen wir mal eine Klimaprognose. Die fällt grundsätzlich sehr unterschiedlich aus. Man geht von 1,4 bis 5,8 Grad Erwärmung zwischen 1990 und 2100 aus. Die Vorhersagen sind schwierig, weil da eine Vielzahl von Faktoren mit reinspielt. Die sind auch noch nicht alle vollständig erforscht. Also Klimafolgen, gewisse Wechselwirkungen, die im Klima stattfinden, die treten jetzt erst zutage, dadurch, dass wir den Klimawandel haben. Es gibt immer was Neues zu entdecken, mit dem man vorher nicht rechnen konnte. Deswegen sind so Prognosen immer unwägbar. Ja, und wie gesagt, Klimaveränderungen zeigen sich. Verzögerung. Die Folgen des Klimawandels, ich reiße sie noch mal kurz an. Sie werden ja heftig diskutiert und sind im Bewusstsein von uns allen wahrscheinlich schon angekommen. Gletscherschwund, die Alpengletscher gehen zurück. Das hat einen verstärkenden Einfluss auf die Erderwärmung, weil nicht mehr so viel UV-Licht reflektiert wird, sondern jetzt zur Erde durchdringt und die Erde erwärmen kann. Gleichzeitig sind Gletscher häufig verantwortlich für lokale Trinkwasserversorgung, zum Beispiel in Peru. Wenn die Gletscher da zurückgehen, hat das dramatische Folgen für die Bevölkerung. Wir haben Rückgang von Meereis. 30% der arktischen Eisfläche ist abgeschmolzen in den letzten 30 Jahren. Das Gleiche gilt auch für die Eisschilde in Grönland und in der Antarktis, wenn auch in geringerem Ausmaß. Es führt zu einem Anstieg des Meeresspiegels. Klar, wenn das Eis schmilzt, wird das Meer höher. Und dadurch, dass die Erdwärme insgesamt, die Temperatur der Erde insgesamt zunimmt, dehnt sich auch das Wasser aus. Warmes Wasser hat ein größeres Volumen, was zusätzlich zum Anstieg des Meeresspiegels beiträgt. Es verändern sich Meeresströmungen. Es wird ja häufig über die Gefahr diskutiert, dass der Nordatlantikstrom absterben könnte oder sich zumindest abschwächen könnte. Wir werden Zunahme von Wetterextremen erleben. Bei uns sind das hauptsächlich Niederschläge. Sowas wie die Elbflut 2002 könnte uns häufiger treffen. In den Tropenregionen sind das vor allem tropische Wirbelstürme. Die Hurricanes in Amerika werden auch zunehmen. Die stehen in direkter Zusammenhang mit Wärme. Artenvielfalt geht zurück. Tiere und Pflanzen verlieren ihre Heimatregionen. Das Ökosystem, in dem sie ursprünglich gedeihen konnten, wird zerstört. Der landwirtschaftliche Ertrag geht zurück, vor allem durch Dürreperioden der Südhalbkugel. Ganz gefährlich wäre das Auftauen des Permafrostbodens. Das ist in Russland und Kanada dieser dauergefrorene Boden. Darunter, unter dem Eis, liegt in großen Mengen Methan. Sollte das Eis jetzt abschmelzen, steigt dieses Methan in die Atmosphäre und der Klimawandel würde eine Eigendynamik bekommen, die von uns Menschen wahrscheinlich nicht mehr zu kontrollieren ist. Zusätzlich erwärmt sich die Luft. Warme Luft kann mehr Wasserdampf speichern. Das führt wiederum zu einem Treibhauseffekt. Wasserdampf ist eigentlich das schlimmste Klimagas überhaupt. Es macht 2/3 der Treibhausgase aus. Allerdings kann man dagegen wenig machen. Der Wasserkreislauf ist was ganz Natürliches. Der ist nicht von uns Menschen verursacht und kann auch nicht von uns Menschen beeinflusst werden. Dass über dem Meer Wasser verdunstet, das liegt einfach außerhalb des menschlichen Zugriffs. Wenn wir Gegenmaßnahmen zum Klimawandel ergreifen möchten, müssen wir die Treibhausgase vermindern, die wir selber ausstoßen. Und unser Ziel ist dabei, dass eine Erwärmung 2 Grad nicht überschreiten darf, weil ansonsten die eben beschriebenen unkalkulierbaren Folgen auftreten, wie Abschmelzen des Permafrostbodens, Anstieg der Meere und Abschmelzen des Eises. Um auf diese 2 Grad zu kommen, müssen wir die CO2-Konzentration in der Atmosphäre auf 450 Teile pro Million beschränken. Zurzeit haben wir, wie eben aus der Tabelle zu ersehen war, 380. Wir haben innerhalb der letzten 200 Jahren von 280 auf 380 Teile pro Million das CO2 erhöht und wir dürfen jetzt wirklich nicht mehr machen, als nochmal 70 hinzuzugeben und das bei der immensen Wirtschaftsleistung, die wir zurzeit haben, die des 19. Jahrhunderts oder auch die bis Mitte des 20. Jahrhunderts um ein Vielfaches übertrifft. Das zeigt, wie wichtig es ist, jetzt zu handeln und wie dramatisch die Situation eigentlich ist, auch wenn man sie zurzeit noch nicht sieht, weil das Klima doch sehr verzögert reagiert. Um dorthin zu kommen, müssen wir die Treibhausgasemissionen bis 2050 halbieren. Der Vergleichswert dazu ist immer das Referenzjahr 1990. Mittlerweile wäre es mit der Halbierung gar nicht mehr getan, weil wir mehr emittieren als 1990. Schauen wir uns nochmal die Emissionsquellen an. Hier wird jetzt gerechnet in CO2-Äquivalenten. Das hat den Vorteil, dass man sämtliche Klimagase mit in die Rechnung einfließen lassen kann, ohne sie einzeln auflisten zu müssen. CO2-Äquivalent zeigt an, wie viel eine bestimmte Menge Gas zum Klimawandel beiträgt im Vergleich zu CO2. Das heißt, es werden all die Klimagase erfasst, natürlich CO2 selber, dazu auch Methan, Lachgas und so weiter. Nur dass Methan oder Lachgas umgerechnet werden in einem Faktor, der der Auswirkung von CO2 entspricht. Zum Beispiel Methan hat den Faktor 25. Man geht davon aus, dass es 25 Mal so starken Klimawandel oder 25 Mal so stark zum Klimawandel beiträgt wie CO2. Entsprechend berechnet man 1 Kilo Methan mit 25 Kilo CO2-Äquivalent. Das ist insofern wichtig, weil auch die Berechnungen wie zum Beispiel das Kyoto-Protokoll, diese Emissionsminderung, basieren auf diesen CO2-Äquivalenten. Wir sehen hier, dass die Emissionsquellen, das betrifft sämtliche Lebensbereiche, und man kann da schon ablesen, dass wir nicht umhinkommen werden, schmerzhafte Einschnitte zu erleben, wenn wir die Emissionen tatsächlich drastisch runterfahren möchten. So, kommen wir jetzt endlich zur Klimapolitik, dem eigentlichen Thema. Seit den 1950er Jahren ist es bekannt, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen fossilen Brennstoffen, CO2 und Erwärmung. In den 70er Jahren hat schon der amerikanische National Academy of Science und die National Academy of Sciences vor einer globalen Erwärmung gewarnt. Und darüber wurde auch auf der ersten UN-Umweltkonferenz in Stockholm gesprochen. Konferenz über die Umwelt des Menschen hieß sie 1972. Damals waren 112 Staaten beteiligt, die Ostblockstaaten wollten nicht kommen. Die Stockholm-Konferenz wird bewertet als der Beginn von internationaler Klimapolitik. Zum ersten Mal hat man sich auf einer übernationalen Ebene getroffen und sich darüber Gedanken gemacht, wie man gemeinsam Umweltschutz betreiben kann und dabei auch internationale Prinzipien für Umwelt, aber auch für Entwicklungspolitik aufgestellt. Für die UNO gehen Umwelt und Entwicklung häufig Hand in Hand, was auch durchaus Sinn macht. 1988 wurde der Intergovernmental Panel on Climate Change gegründet, der Weltklimarat. Das ist ein Expertengremium, das setzt sich aus ungefähr 2000 Wissenschaftlern weltweit zusammen. Die Wissenschaftler arbeiten für das IPCC mehr oder weniger nebenbei. Sie gehen ihrer eigentlichen Arbeit als Wissenschaftler in Instituten oder Universitäten nach und tragen dann ihre Ergebnisse untereinander zusammen. Auf dieser Basis erarbeiten sie Analysen und Prognosen zum Klimawandel, Anpassung und Vermeidungsmöglichkeiten. Vor allem Anpassungsmöglichkeiten ist etwas, was häufig diskutiert wird im Zusammenhang mit Vermeidung. Viele, vor allem Klimaskeptiker oder Leute, die den Klimawandel gerne etwas kleinreden, gehen davon aus, dass es damit getan ist, wenn man sich ein bisschen dem veränderten Klima anpasst. Das entspricht leider nicht ganz der Wahrheit. Wir müssen allerdings zusätzlich zu den Vermeidungsstrategien immer auch noch Anpassungsstrategien entwickeln, weil gewisse Regionen vom bisher schon veränderten Klima stark betroffen sind. Ja, der IPCC publiziert regelmäßig umfassende Studien. Die letzte ist 2007 erschienen und da geht es dann um die globale Entwicklung des Klimas. Das ist eigentlich so die Grundlage, worauf die UNO arbeitet, und auch viele namhafte Wissenschaftler berufen sich in ihren Forschungen immer wieder auf IPCC. 1992 kam es in Rio zur UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung. Das Ziel dabei war, Nachhaltigkeit zu etablieren. Dazu kamen 10.000 Delegierte aus 178 Ländern. Man sieht also, wie stark Umweltschutz, die Umweltproblematik mittlerweile gewichtet wurde. Aus fast allen Ländern Abgeordnete kamen in dieser Form, in dieser Menge. Das spricht dafür, dass es mittlerweile auch alle verstanden haben, wie notwendig das ist. Auch NGOs waren beteiligt, allein 2400 Vertreter von ihnen waren da. Verabschiedet wurden bei der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung die Deklaration von Rio über Umwelt und Entwicklung. Darin festgelegt sind so Ziele wie Bekämpfung der Armut, aber auch das Vorsorge- und Verursacherprinzip in der Umweltpolitik. Das heißt, wer Dreck macht, macht Dreck weg. Ja, dass dem Verursacher die Folgekosten für die Verschmutzung angelastet werden. Ebenfalls beschlossen wurde eine Artenschutzkonvention, dann eine Walddeklaration, so eine gute Absichtserklärung, dass man noch den Wald erhalten möchte. Die ist allerdings rechtlich ziemlich unverbindlich. Und die Agenda 21 mit dem Leitsatz global denken, lokal handeln. Die Ziele dabei sind Armutsbekämpfung, Gesundheitsschutz, aber auch Klimaschutz auf lokaler Ebene vornehmlich. Wir als Öko-Referat arbeiten da auch zusammen mit der Stadt Düsseldorf in Projekten der lokalen Agenda 21 hier vor Ort. Für uns am interessantesten, was die Konferenz von Rio angeht, ist allerdings die Klimarahmenkonvention. Das Ziel ist die Verhinderung von Klimagefahren und die Absicht oder der Weg dorthin führt über die Stabilisierung von Treibhausgasen. Wie eben schon beschrieben ist, wir müssen den Ausstoß vermindern, halbieren bis 2050, damit wir überhaupt dieses Maß erreichen von 450 Teilen pro Million. Insgesamt 190 Staaten haben das mittlerweile unterschrieben und jährlich wird sich getroffen zur Conference of the Parties, diesem COP. Eines dieser COPs, das dritte nämlich, war 1997 die Konferenz von Kyoto. Da wurden erstmals verbindliche Emissionsziele festgelegt. Das hier ist ja alles noch sehr schwammig. Absichtserklärung, wie wir wollen was stabilisieren, aber wie kommen wir eigentlich dahin? Das regelt das Kyoto-Protokoll. Wir haben wieder 10.000 Teilnehmern, das mal aus 158 Ländern, also es ist fast jedes Land der Welt dabei. Alle haben die Problematik inzwischen erkannt. Ziel ist die internationale Reduktion von Treibhausgasen, ein verbindliches Protokoll, was 2005 in Kraft tritt und regelt, welche Länder wie viel emittieren dürfen, beziehungsweise wie viel sie ihre Emissionen runterfahren müssen. Inzwischen haben das 188 Länder unterschrieben. Was regelt das im Einzelnen? Weltweit soll minus 5,2% Emissionen erfolgen, das heißt, zwischen 2008 und 2012, man hat extra einen längeren Zeitraum gewählt, weil man kurzfristige Schwankungen dabei ausblenden möchte, zwischen 2008 und 2012 soll die Emission im Vergleichsjahr 1990 weltweit um 5,2% heruntergefahren werden. Da gibt es eine sehr unterschiedliche Aufteilung, wer wie viel Emissionen einsparen muss und wer nicht. Deutschland muss zum Beispiel 21% einsparen, Spanien darf seinerseits noch zulegen. Warum ist das so? Das ist sehr umstritten, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Einige Befürworter dieser unterschiedlichen Regelungen sagen, die Länder gehen von verschiedenen Voraussetzungen aus. Das ist auch richtig. Wie allerdings diese Werte dann tatsächlich festgelegt werden, das ist ziemlich, ziemlich willkürlich. Es liegt am Verhandlungsgeschick einiger Länder. Und hier dieser Ramsdorf, der dieses Buch über den Klimawandel geschrieben hat, spricht sogar von unergründlichen Länderquoten. Also das ist wirklich eine Sache, die ist wissenschaftlich durch nichts abzusichern, das ist reine Politik. Ferner werden Senken einbezogen. Senken sind sowas wie zum Beispiel Wälder, die Kohlenstoff speichern können. Die Aufforstung von Wäldern wird nach Kyoto belohnt. Das heißt also, wenn ich einen Wald anpflanze, der eine Menge X an CO2 bindet, darf ich umgekehrt diese Menge zusätzlich emittieren. Und es gibt flexible Mechanismen wie Emissions Trading und Joint Implementation, Emissionsrechtehandel. Gehen wir darauf ein, was das heißt. Der ist nicht zu verwechseln mit dem Emissionsrechtehandel innerhalb der EU. Den erkläre ich dann gleich im Anschluss nochmal. Der Emissionshandel nach Kyoto ist ein Handel zwischen Staaten. Das sieht dann so aus, dass Land XY hat eine gewisse Quote an Emissionen, die sie ausschöpfen darf. Sie braucht jetzt aber nicht so viel Emissionen aufgrund von Wirtschaftskrisen oder dass sie neue Technologien entwickelt haben. Sprich, sie schleudern weniger Gase in die Atmosphäre als eigentlich in Kyoto festgelegt. Dann können sie diese Einsparung an Länder verkaufen, die einen höheren Bedarf an Emissionen haben. Wir haben also ein marktwirtschaftliches Instrument, und erstmals werden Emissionen gehandelt wie Rohstoffe, das heißt, die Atmosphäre wird überhaupt erst als Rohstoff anerkannt. Es ist nicht so wie ohne Kyoto-Protokoll, dass man einfach emittieren darf, so viel wie man möchte, sondern man muss sich jetzt darüber klar sein, dass die Zerstörung der Atmosphäre Folgen hat, die man auch bezahlen muss. Wichtig ist noch zu sagen, dass es hier sich nicht um Verschmutzungsrechte handelt. Das hört man immer wieder von Kritikern. Es geht nicht darum, Schmutz in die Atmosphäre zu blasen, sondern der Emissionshandel ist ein Handel mit zuvor eingespartem Klimagas. Der EU-Emissionshandel unterscheidet sich davon. Ich erkläre ihn mal kurz. Das ist ein Handel zwischen Unternehmen. Die EU vergibt Emissionszertifikate, in denen ist geregelt, wie viel ein Unternehmen an Gasen emittieren darf. Wenn es weniger Emissionen benötigt, als es Zertifikate hat, kann es diese nicht genutzten Zertifikate an andere Unternehmen verkaufen, die einen höheren Bedarf daran haben. Das ist also im Grunde das, was zwischen Staaten passiert, passiert hier auf zwischen Unternehmen. Wenn ein Unternehmen CO2 emittiert, ohne dass es das entsprechende Zertifikat dafür hat, wird es mit empfindlichen Strafen belegt, sodass dieser Emissionshandel auch ein juristisches Instrument hat, um ihn durchzusetzen. Und zusätzlich gibt es einen wirtschaftlichen Anreiz dafür. Es ist einfach jetzt betriebswirtschaftlich sinnvoll, Emissionen zu beschränken, und damit sollen Unternehmen auch angeregt werden, in den Klimaschutz zu investieren. Kritiker bemängeln dabei, dass es nur Industrie- und Energiewirtschaft betrifft. Alle anderen Wirtschaftszweige bleiben erstmal außen, das heißt also Privathaushalte, vor allem Verkehr und auch die Landwirtschaft sind dabei nicht berücksichtigt. Das zweite flexible Instrument nach Kyoto war die sogenannte Joint Implementation. Das bedeutet die gemeinsame Umsetzung von Klimaprojekten. Ein Industrieland geht in ein Entwicklungsland und führt dort eine Klimaschutzmaßnahme durch, zum Beispiel durch Modernisierung von Fabriken. Beide Staaten müssen dabei Reduktionsverpflichtungen von Kyoto unterliegen, also verpflichtet sein, ihre Emissionen runterzufahren. Das Investorland, also der Industriestaat, der in der dritten Welt eine klimafreundliche Fabrik baut, bekommt diese Reduktionsminderung, das CO2, was da eingespart wird, gut geschrieben und darf das dann im eigenen Land, also im Industriestaat, zusätzlich emittieren. Umgekehrt profitiert das Entwicklungsland vom Technologietransfer. Das ist eine Sache, die Entwicklungsländer oder worauf Entwicklungsländer immer wieder drängen. Technologietransfer aus den Industriestaaten zu erhalten, um überhaupt eine leistungsfähige Wirtschaft vor Ort zu haben. So, wie bewerten wir das Kyoto-Protokoll? Also einerseits ist es ein großer Erfolg. Sigmar Gabriel spricht von einer völkerrechtlichen Pionierleistung. Das klingt sehr pathetisch. So ganz Unrecht hat er allerdings nicht. Es ist nämlich zum ersten Mal gelungen, eine verbindliche Emissionsreduktion auf internationaler Ebene zu erzielen. Wir haben sowas wie ein globales Erdsystemmanagement. Wir müssen uns vor Augen halten, dass die Atmosphäre, dass es für die Atmosphäre keine Nutzungsrechte vorher gab, sondern jeder hat einfach emittiert, wie er wollte. Und jetzt gehen wir dazu über, die Atmosphäre gemeinsam zu nutzen und uns selbst auch Beschränkungen aufzuerlegen, international, damit dieses Atmosphärensystem langfristig erhalten bleibt und auch so erhalten bleibt, dass es noch unser Leben auf der Erde überhaupt garantiert. Kritik: 5,2% Reduktion. Das ist einfach viel zu wenig. Wenn wir von 1990 bis 2050 50% runterfahren, unser Ziel, und wir fahren dann zwischen 1990 und 2012 erstmal 5,2% runter, das reicht hinten und vorne nicht. Anderer Punkt ist, dass die Ostblockländer nicht tatsächlich reduzieren. Das liegt daran, dass die Ostblockländer 1990, im Jahr, als die Sowjetunion zusammengebrochen ist, noch ein sehr hohes Emissionsniveau hatten, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion in eine Wirtschaftskrise geraten sind. Viele der planwirtschaftlichen Industriezweige ließen sich nicht in marktwirtschaftliche Strukturen überführen. Das heißt, es kam zu einem Rückgang der Industrie und schon Ende der 90er Jahre lagen die meisten Ostblockländer unterhalb des Emissionsniveaus von 1990. Wenn man ihnen jetzt sagt, ihr sollt reduzieren bis 2008 ich glaube, bei der Ukraine waren es ungefähr 20%. Die lagen aber 1997 schon weit unterhalb dieser 20%, die sie überhaupt reduzieren sollten. Das heißt, sie hatten überhaupt kein Reduktionsziel mehr, da ist Potenzial verschenkt worden. Die Entwicklungsländer bleiben unberücksichtigt. Das ist damals in Rio schon festgelegt worden, dass man die Entwicklungsländer zunächst einmal rauslassen möchte, um das Wirtschaftswachstum dort nicht zu behindern. Es ist das Problem, dass Entwicklungsländer nicht nur das sind, was wir als Entwicklungsländer bezeichnen, sondern auch Schwellenländer. Darunter fällt auch der weltweit größte Emittent mittlerweile, nämlich China. Und diese Schwellenländer haben die westliche Welt längst eingeholt in ihren Emissionen. Und wenn sie ohne Beschränkung weiter emittieren, dann haben wir bald ein höheres Emissionsniveau als 1990. Ja, die USA sind kurzerhand einmal ausgestiegen, weil sie das für nicht so notwendig erachtet haben. Das ist eigentlich eine indirekte Protektionismusmaßnahme. Um den Industriestandort USA zu stärken, hat man dann auf Klimaschutz verzichtet. Und ein weiteres Problem ist, dass viele Staaten die im Kyoto-Protokoll festgelegten Ziele nicht erreichen werden. Was noch positiv dazu beiträgt, ist die Wirtschaftskrise, die ja im Moment so rumgeht. Die hat auch zu einer Verminderung der industriellen Produktion geführt. Dadurch wurden in den letzten 2 Jahren auch weniger Klimagase freigesetzt. Also müssen wir uns bei der Wirtschaftskrise auch mal bedanken. Kommen wir jetzt nach Kopenhagen, die glorreiche Konferenz, die ich eben angesprochen habe. Ziel dabei war, ein Folgeabkommen für Kyoto zu entwickeln. 2012 läuft Kyoto aus, das heißt, wir brauchen jetzt was, um zu gucken, wie es weitergeht. Man fährt nach Kopenhagen, versucht irgendeinen Beschluss, irgendeinen Kompromiss hinzubekommen und muss unverrichtete Dinge wieder abreisen. Es ist einfach nichts beschlossen worden. Das Einzige, das ist schlichtweg lächerlich und nichtig. Es ist eine Absichtserklärung gefasst worden. Wir wollen auf 2 Grad Erwärmung das Ganze beschränken. Wie wir da hinkommen, weiß keiner. Es ist auch nur eine unverbindliche Absichtserklärung. Das ist ungefähr so wie: nächste Woche höre ich auf zu rauchen. Das sagt überhaupt nichts aus. Die Entscheidung wurde vertagt auf die nächste Klimaschutzkonferenz. Die findet 2010 in Mexiko statt und da muss dann auch unbedingt was passieren. Warum ist das gescheitert? Die USA sind innenpolitisch tief gespalten, was die Frage nach Emissionsbeschränkungen angeht. Es gibt im Moment, liegt dem Senat ein Gesetz vor, das nennt sich Clean Energy and Security Act. Das sieht ungefähr sowas vor wie ein Emissionsrechtehandel zwischen Unternehmen, wie wir den auch in der EU haben, und eine zusätzliche Klimagasbeschränkung. Jetzt ist es so, dass Obama es sich nicht mit der Opposition verscherzen wollte. Er hat also aus taktischen Gründen auf seine Innenpolitik Rücksicht genommen und sich in Kopenhagen nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt. Indien und China, die ja vom Kyoto-Protokoll als sogenannte Entwicklungsländer dort nicht erfasst sind immer noch nicht bereit, verbindliche Reduktionsziele zu unterschreiben. Ja, das ist eigentlich mit einer der großen Punkte gewesen, die zum Scheitern beigetragen haben. Die verlangen auch umgekehrt von den Industriestaaten eine Absenkung der CO2-Emissionen um 80%. Das wiederum wollen die Industriestaaten nicht. Kritik von China und Indien, die durchaus berechtigt ist: die Bevölkerungsgröße wird einfach nicht berücksichtigt. Es ist so, dass die USA knapp hinter China liegt in den Emissionen. In China leben aber 4-mal so viele Menschen. Das hat allerdings, diese Bevölkerungsgröße, keinen Einfluss auf die Reduktionsziele, die dann verhandelt werden. Und die EU war am ehrgeizigsten, das ist eigentlich sehr stark zu begrüßen. Die hatten ein Reduktionsziel von 30% bis 2020. Das wäre wirklich ein gangbarer Weg gewesen, um bis 2050 auf 50% zu kommen. Also die EU hat sich da sehr stark für Nachhaltigkeit eingesetzt. Der Europäische Rat hat das 2007 beschlossen. Allerdings hat er sich das Hintertürchen aufgelassen und gesagt, wir machen das nur, wenn die anderen auch nicht, wenn die anderen auch mitmachen. Die anderen haben aber nicht mitgemacht, Pech gehabt. So, was muss nun kommen? Wir stehen an einem kritischen Wendepunkt in der Klimapolitik. Es muss jetzt unbedingt in Mexiko 2010 was passieren. Es müssen international verbindliche Reduktionsziele festgelegt werden. Die Schwellen- und Entwicklungsländer müssen unbedingt mit eingebunden werden. Es geht nicht ohne China und Indien. China macht mittlerweile über 20% der globalen Emissionen aus. Die Industriestaaten ihrerseits müssen auch noch stärker reduzieren, also diese 80% bis 2050, die von den Schwellenländern verlangt wurden, sind international nicht durchsetzbar, sind aber aus wissenschaftlicher Sicht durchaus ein Schritt, von dem man fast sagen würde, es ist notwendig, wenn man sich das Emissionsniveau der Industriestaaten von 1990 anschaut. Es muss eine Vereinbarung zur Vermeidung von Entwaldung geben, das heißt also, wir brauchen auch mehr Kohlenstoffsenken. Und es ist immer noch die Streitfrage im Raum, wer haftet überhaupt für Klimafolgeschäden? Die Entwicklungsländer hätten gerne, dass die Industriestaaten dafür aufkommen. Die Industriestaaten sträuben sich aber immer noch ein bisschen, das würde ja Geld kosten. So, ich gehe noch ganz kurz auf ein paar komplementäre Maßnahmen ein, wie man versuchen kann, das CO2 auf technische Art und Weise zu reduzieren. Wir brauchen einerseits eine Effizienzsteigerung, das heißt weniger Energieverbrauch pro Produkt und Dienstleistung. Aus dem, was wir verfeuern, müssen wir mehr rausholen. Das Konzept der Ökoeffizienz berücksichtigt alle Stadien eines Produkts. Das ist dann zum Beispiel also Gebrauch, Produktion und auch Entsorgung. Das ist zum Beispiel ein Thema bei der Abwrackprämie gewesen. Ist das wirklich umweltfreundlich? Wenn man sich das anschaut, wir haben dann vielleicht neuere Autos, die weniger emittieren, die entsprechende Filter haben. Allerdings ist die Produktion und die Entsorgung eines Autos schon derart energieintensiv und emittiert Treibhausgase, dass es sich letztlich gar nicht mehr rechnet. Man kommt dann bei einem Minus aus und hat was verloren eigentlich durch die Abwrackprämie. Ja, Effizienzsteigerung bei der Energiegewinnung ist notwendig und vor allem der Ersatz fossiler durch erneuerbare Energie, die sauber sind. Auch noch ein Konzept ist die geologische Sequestrierung. Das bedeutet, dass man in industriellen Prozessen CO2 abscheidet. Man emittiert das nicht, sondern speichert das in flüssiger Form und lagert das dann in der Erde ein, in ehemaligen Kohleflözen zum Beispiel. Das ist ein sehr aufwendiges Verfahren, wird aber durchaus diskutiert. Welche Optionen hat die Zivilgesellschaft? Damit kommen wir wieder zu dem hin, was ich am Anfang sagte. Die mündige und aufgeklärte Zivilgesellschaft ist überhaupt die Voraussetzung zu verantwortungsvollem Handeln. Es geht darum, Zusammenhänge zu erklären, Bewusstsein zu schaffen und dann mitzuarbeiten. Parteien, Gewerkschaften oder NGOs wie Greenpeace oder ATTAC. Öffentliche Aufmerksamkeit muss erstmal erzeugt werden, um ein Thema auf die politische Agenda zu setzen. Und hier liegen auch schon gleich die Grenzen der Zivilgesellschaft. In westlichen Demokratien ist es möglich hier bei uns, das ist aber nicht weltweit übertragbar. Beispiel, wir haben es mittlerweile geschafft, hier in Europa Klimaschutz und Umweltschutz allgemein sehr stark einzubinden in unsere politische Agenda. Das wird stets mit berücksichtigt. Das nützt uns aber im Falle des Klimawandels sehr, sehr wenig, wenn sich Länder wie China querstellen. China hat aber keine Zivilgesellschaft in dem Sinne, die Einfluss nehmen könnte, sondern nur diese hierarchisch organisierte Partei. Ferner können wir bei uns angefangen, jeder einzelne von uns, individuelle Maßnahmen ergreifen. Das ist der berühmte Tropfen auf dem heißen Stein. Aber die Verpuffung ist immer noch netter als gar nichts. Wir haben es in der EU durchaus schon geschafft, Ressourcen stark herunterzufahren durch Aufklärung von Bevölkerung und durch Veränderung des Konsumverhaltens. Wir können also vor allem durch unsere Entscheidung im Supermarkt vieles an Klimafolgen, die liegen uns einfach dann im Einkaufswagen und wir können darauf Einfluss nehmen und wir können natürlich auf lokaler Ebene arbeiten. Abschließend noch eine Betrachtung zum Ressourcenmangel. Es ist davon auszugehen, dass der Ressourcenmangel das zentrale Problem des 21. Jahrhunderts sein wird. Er wird mindestens so wichtig wie der Klimawandel, allein aus dem Grund, dass der Ressourcenmangel direkte ökonomische Konsequenzen hat, im Gegensatz zum Klimawandel, der ja sehr träge funktioniert und zunächst auch Regionen betrifft, die eigentlich auf der internationalen Wirtschaftsparkett keine Lobby haben. Nehmen wir mal das Beispiel Rohöl. Wir wissen alle, dass es in Zukunft knapp wird. Wenn wir weiterhin eine auf Öl basierte Wirtschaft haben, werden wir nicht umhinkommen, auch Ölschiefer oder Ölsand als Rohstoff zu verwenden. Das heißt also Ölgewinnung aus Granitstein oder auch aus diesem Ölsand, das ist, findet man vor allem in Kanada, da geht man Skript flöten, findet man vor allem in Kanada, das ist ein Sand, der einen gewissen Anteil an Öl enthält, so ca. 30%. Dieses Öl da rauszubekommen, ist enorm energieaufwendig und hat einen immensen CO2-Ausstoß. Ja. Jetzt ist die Frage, was ist uns mehr wert? Öl, was einen sehr hohen Marktwert hat, oder das Klima, was zunächst einmal keinen Marktwert hat und dem wir uns einfach bedienen können. Ich denke, wenn es da einen Zielkonflikt gibt zwischen Klimaschutz und Ressourcenmangel, dann hat der Klimaschutz ein sehr, sehr großes Problem, sich noch zu behaupten. Wenn die wirtschaftlichen Interessen, das sehen wir auch an den Protokollen in der Klimapolitik, haben immer noch die größten Auswirkungen, insbesondere kurzfristige wirtschaftliche Interessen sind das, woran sich dann Unternehmen und auch Politiker am ehesten orientieren. Und der Klimaschutz könnte als politisches Thema da wirklich in Bedrängnis geraten. Dankeschön.